in Ignoranz. Tanz macht alle mit, jeder kann's. Tanze ihn mit Eleganz, tanz ihn gar nicht oder ganz, ohne Angst über die Tanzfläche schwankst. Warum tanzt ihr denn Akzeptanz? Neu ist der Ignoranz-Tanz. Uralten Tanz, den du auch tanzen kannst. Los, tanz doch den Ignoranz-Tanz, der alte Ritt. Tanz doch den Ignoranz-Tanz, macht alle mit, jeder kann's. Du hast Probleme, schau doch ignorant einfach an die Wand und sei ganz entspannt. Nicht so tolerant, gib nie die Hand, es macht dich krank. Tanz doch den Ignoranz-Tanz, der wilde Ritt. Tanz doch den Ignoranz-Tanz, macht alle mit, jeder kann's. Und jetzt alle. Tanzlos, tanz doch den Ignoranz, Tanz macht alle mit, jeder kann's. Schön, schön, dass es für Ignoranz noch so viel Applaus gibt. Das ist super. Hast du im Leben so oft Probleme? Schreibt dir das Arbeitsamt geistige Ekzeme? Dann reagier einfach, es ist Paragraphenkrieg. Egal ob jeder seiner geistigen Schwäche erlebt. Jeder glaubt an das Leben und jeder vertraut all denjenigen, die dich schädigen. Du musst dich deiner Gedanken entledigen.